Ihr hört jetzt 1Live Domian vom letzten Samstag. Bitte heute nicht anrufen. 1Live Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio am Samstag. Mein prominenter Gast heute Abend hat 1 Triumphe gefeiert mit dem Theaterstück Sissi, Beuteljahre einer Kaiserin. Er liebt über alles Pralinen und Kuchen und er ist der Klatschpapst im deutschen Fernsehen. Herzlich willkommen, Ralf Morgenstern. Guten Abend. Grüße dich. Das hast du aber schön gesagt. Klatschpapst hat noch keiner gesagt, aber das ist eine gute Idee, ja, das werde ich demnächst mal weitergeben. Die meisten sagen Klatschtante, was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde, aber Klatschpapst ist schon schön. Es gibt ja sonst niemanden im deutschen Fernsehen, der das wirklich so professionell und so lange schon betreibt wie du, als Mann. So lange nicht. Nee, als Mann auch schon gar nicht. Nee. Einige Frauen haben es oder weibliche Kollegen haben es versucht, ja. Aber die gibt es nicht. Jetzt müssen wir erstmal klarstellen oder klären, ob denn Ralf Morgenstern der Ururenkel oder Ururneffe von dem berühmten Dichter Christian Morgenstern ist. Leider nicht, leider nicht. Wir sind nicht verwandt und nicht verschwägert. Das ist ein Künstlername? Ja. Aber es ist, also auf Christian Morgenstern ist einer meiner Lieblingslyriker und Dichter auch. Und hast du es deshalb genommen? Ja, am Anfang schon, ja. Darf man Künstler, die einen Künstlernamen haben, nach ihrem richtigen Namen fragen? Ich finde das immer so spannend, wie die Leute eigentlich heißen. Manche sind da ein bisschen eitel und wollen das nicht. Darf ich dich fragen? Das ist, weil das natürlich so ein, wenn man so den privaten Namen oder den Mädchen, ich sage immer, das ist mein Mädchenname. Also nein. Also ist ja nicht ungewöhnlich. Nee, weil es ist ja schon eine sehr private Sache. Ja. Und das ist so die letzte Bastion, in die man sich so zurückzieht. Okay. Und der Künstlername, ich meine, Ralf Morgenstern ist ja nun auch mein Name, also den habe ich schon sehr lange und das bin ich ja auch. Aber das ist natürlich auch die Figur, die man hat, genau wie Helena von Sinnen ist es damit und der Mädchenname ist halt so eine ganz private Sache. Ich habe halt gesagt, du magst sehr gerne Pralinen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben hier sehr köstliche Pralinen besorgt. 6 Pralinen. Darf ich da einen anbieten? Sehr gerne. Also, soweit ich weiß, sind das original belgische Pralinen. Ja, sehe ich schon. Das L ist also für die Firma, die das hergestellt hat. Würde ich auch gerne mal eine kosten. Bitte. Ja, ich bin oder möchtest du lieber die? Nee. Wir sollten nur Pralinen essen. Mhm. Das ist ein Traum. Ja, wirklich. Mhm. Es gibt noch eine bessere Firma, aber das ist ja dann auch Geschmackssache. Und diese Firma ist ja schon sehr, die sind sehr groß und sehr maschinell hergestellt. Ja, kritisier du uns nur. Und in Brüssel gibt es also schon mehrere kleinere Patisserien. Und die machen die wirklich noch von Hand. Und die sind wirklich noch besser. Ja. Diese Sendung beginnt immer mit Domian-Fragen. Ist nicht Domian-Fragen. Kann gar nicht. So auch heute. Erste Frage an dich, Ralf. Was war bisher das traurigste Erlebnis in deinem Leben? Das traurigste Erlebnis in meinem Leben? Guck mal, was habe ich ein schönes Leben, da muss ich überlegen. Ja, das ist auch wirklich ein tolles Zeichen, dass du ein gutes Leben hattest. Also, ich kann mich nicht erinnern. Zweite Frage. Bist du für oder gegen das Kopftuchverbot für muslimische Lehrerinnen? Oh mein Gott, ja, das ist ja im Moment so gerade in aller Munde. Es ist also, solange muslimische Lehrerinnen in Anführungsstrichen deutschen Schulen lehren, finde ich, ist das eine sehr schwierige Sache, weil das ist so verwurzelt mit ihrem Glauben und für den sie ja auch leben und das ist so eine Glaubenssache. Ich finde, sie sollten das tragen, weil es ist ja auch eine ganz große es hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und ich finde, selbstbewusste Frauen sind sehr wichtig und auch, und dass meinst, sie das weitergeben. Du meinst, das sind selbstbewusste Frauen, die das tun? Also ja, ich würde sagen ja. Also Lehrerinnen, die an deutschen Schulen arbeiten und mit Kopftuch da arbeiten, ich glaube, das sind schon selbstbewusste Frauen, die ihren Glauben so vorwegtragen. In der islamischen Schule ist es ja kein Problem. Okay. Aber ich finde das auf der einen Seite schon wichtig. Okay. Aber ich weiß, dass es sehr fragwürdig ist. Dritte Frage, was trägst du beim Schlafen? Ein altes T-Shirt. Nur? Nur. Nur. Ja. Vierte Frage, hast du Angst vor dem Altern? Nee. Fünfte Frage, was würdest du Gott fragen? Alles, was ich auf dem Herzen habe. Ich spreche oft mit Gott, darum kann ich jetzt nicht sagen. Was hast du aktuell auf dem Herzen? Es sind so viele Sachen. Also es sind Gesundheitssachen, es sind berufliche Sachen. Also ich bin da, ich habe da nichts Spezielles an Gott, sondern okay. Alles. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Heide. Heidi. Und Heidi ist 55 Jahre alt. Hallo Heidi. Ja, hallo, guten Abend, Domian, Namen Ralf. Schön, dass du da bist. Ich bin ja ganz platt, dass ich das erste Mal durchkomme und dann gleich bei euch bald. Ja. Den Domian liebe ich ja, den gucke ich schon jahrelang an und dich auch, Ralf. Danke. Schon bei Kaffeeklatsch, also ja. Herrlich war das. Und jetzt blond am Freitag. Sag mal, wie war das eigentlich gestern mit Desiree Nick? Fühltest du dich nicht ganz wohl oder warst du etwas nervös? Nee, ich kenne Desiree schon so lange und die ist bei mir, wie du gesehen hast gestern Abend, ist Desiree bei mir ja immer sehr zauberhaft und sehr charmant und eigentlich so ganz anders, als wenn sie woanders ist. Und da bin ich immer so ein bisschen stolz drauf, weil ich kann eigentlich sehr gut mit ihr und ich weiß, dass sie eine sehr schwierige Persönlichkeit ist, aber bei mir ist die immer... zauberhaft und charmant. Zahm. Sie war zahm. Ja. Ich fand auch, ich habe es auch gestern gesehen, sie war relativ ruhig. Ja. Ich hätte gedacht, dass sie da mehr aufdreht. Und wenn du sie so auch hinter den Kulissen erlebst, ist sie so, wie wir sie im Fernsehen, besonders jetzt im Dschungel, erlebt haben? Hey. Oder gibt es auch noch eine andere Seite? Du meinst nicht, Heidi? Nee. Also doch, also das, was sie im Dschungel gemacht hat, ist schon, weil Desiree ist natürlich, ist schon eine Frau, die sehr mit ihrem, die ihr Auftreten auch für sich erfunden hat. Also Desiree Nick ist ja eine Kunstfigur auch. Mhm. Und bei ihr hat sich das leider immer so ein bisschen, leider muss ich sagen, immer so ein bisschen vermischt. Also sie ist privat immer Desiree Nick und auch eben manchmal die private Desiree Nick. Und da blickt man manchmal nicht so ganz durch. Aber wie gesagt, ich bin immer sehr stolz darauf, dass sie bei mir immer relativ privat ist. Ja, sag mal, ist sie denn so schüchtern, wie es in der Bunten stand? Sie wäre sonst sehr schüchtern und spielt ihre Rolle und zieht die Orson an wie ein Pelzmantel. Also da wie ein Pelzmantel eben nicht. Also so es dauert, nicht, bis sie sich häutet. Das geht nicht so schnell. Ist sie eine, wenn du sie ein bisschen privater kennst, ist sie eine loyale Person oder eher dann doch auch nicht? Doch, ich glaube schon. Also das ist also, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ja, aber manchmal gehen die Pferde so ein bisschen mit ihr durch, dann das ist das, was ich meine. Dann weiß man nicht, ist es jetzt die Kunstfigur Desiree Nick oder ist es jetzt die private? Aber ich würde mal sagen, in ganz privat, sie ist sehr nervös vor Auftritten. Mhm. Und das ist schon, hat schon damit zu tun, dass sie schüchtern ist. Also sie fühlt sich immer sehr wohl in einer Rolle. Mhm. Aber sie, manchmal gehen die Pferde mit ihr durch, da mag das sein, dass sie nicht ganz so loyal immer. Das ist immer so ein bisschen, dann will sie wieder frech sein. Das ist manchmal ist es nicht einfach. Sag mal, Heidi, wenn du so ein Gucker bist von Ralf und offensichtlich auch so die Boulevardpresse verfolgst, wie fandst du das denn? Sei ruhig. Ich will genau das. Ich dachte, ich ersticke an meinem Frühstücksbrötchen. Ja. Wir sprechen über Herrn Wohlwald. Der Kuss. Ja. Meine Güte. Erst habe ich gedacht, ich sehe nicht gut. Dann habe ich gedacht, ein Kuss ist ein Kuss. Ich küsse ja auch noch, kreuz und quer. Aber ich möchte das in der Bildzeitung und von Nahaufnahme. Und dann, als dann gestern drüber gesprochen wurde, habe ich gedacht, jetzt pass auf, Heidi. Jetzt kommt es raus, ob sie ehrlich ist oder... Ralf, sie war nicht ganz ehrlich, ne? Wieso nicht? Doch, sie hat gesagt, nein, oh, das war doch nur ein bisschen, so ein kleines Küsschen. Sie hat gesagt, es war ohne Zunge. Sie hat ohne Zunge. Die Zunge? Hast du die das Foto gesehen? Da war keine Zunge. Mehr rein ging es doch gar nicht. Nein, das war keine Zunge. Ich reg mich ja wieder auf. Nicht wirklich. So was. Also bitte, jetzt sagt ihr wirklich... Warum, weil das der regierende Bürgermeister ist? Also ich muss... Oder warum, Heidi? Ich muss ja sagen, nein, weil das, ich finde das geschmacklos. Ich muss sagen, Heidi, bei aller Solidarität mit Klaus Wowereit, da bin ich konservativ. Ich finde, er sollte mehr regieren und weniger küssen, egal ob Männer oder Frauen. Ja. Siehst du das auch so? Mit Männern sieht man es ja nicht so. Ich habe überhaupt ein Problem mit dem Küssen in der Öffentlichkeit. Ich meine, wenn man sehr jung und verliebt ist, mag man das vielleicht wollen, aber dadurch, weil ich eben ein anderes Leben als ein heterosexuelles Leben lebe, bin ich vielleicht manchmal auch ein bisschen eifersüchtig, weil mit Händchen halten und Küssen in der Öffentlichkeit war in meinem Leben nie. Ja. Aber ich finde es auch nicht schön. Ich finde also, selbst eine heterosexuelle Frau und ein homosexueller Mann müssen nicht unbedingt auf der AIDS-Skala küssen. Aber wir müssen uns auch konservativ. Und der Freund, was sagt der denn, was sagt der überhaupt? Naja, der kennt Desiree ja, also ich meine, das hat Desiree ja selber gesagt, sie fand es dann auch für den Jörn eben nicht so schön, klar. Und die Bild-Zeitung hat ja drüber nachgedacht, ist er überhaupt homosexuell? Ja, kann man die Bild sagen. Kann man ihn vielleicht noch umpolen? Ja, vielleicht, wenn er jetzt die Desiree geküsst hat. Das wird ja bi und dann ist es ja auch gut. Vielleicht. Das ist natürlich lieber die Nick als Angela Merkel, das kann ich auch verstehen. Vielleicht. Aber vielleicht ich muss nochmal sagen, also als regierender Bürgermeister, Berlin ist ja nicht Klein-Kleckersdorf, frage ich mich, darf der das? Nee, finde ich nicht in Ordnung. Okay. Nee. Den Jörn küsst er ja auch nicht in der Öffentlichkeit. Ja, eben. Ja. Ja, ne? Das finde ich dann auch wieder so ein bisschen, wo ich dann auch sage, ja, wenn dann soll er seinen Mann küssen, weiß ich auch nicht schön finde. Also ich bin da wirklich auch sehr konservativ. Das zählt er wahrscheinlich gar nicht. So, Heidi, das war sehr schön, dass du durchgekommen bist, dass wir mit dir plaudern können. Auch. Alles Liebe und alles Gute. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Dankeschön, noch wieder. Tschüss. Ja, danke auch so. So, jetzt haben wir die Sendung gerade angesprochen. Blond am Freitag. Ja. Das ist das große Erfolgsformat, was du jetzt schon seit vielen Jahren moderierst. Die 100. Sendung hattest du plötzlich. Da sitzen 4 prominente Frauen, die wechseln immer wieder mal. Ja. Und ihr klatscht und tratscht, dass sich die Balken biegen. Ja, so kann man sagen. So, und jetzt haben wir mal eine ganz kleine Kostprobe und gucken mal rein, was ihr da immer so freitags veranstaltet. Aha. Ja. Guten Abend, herzlich willkommen bei Blond am Freitag, dem blondesten aller Wochenrückblicke der Sendung Ihres Vertrauens. Nackel. Nackel. Fahrer. Wie will man jetzt von der Nackel eine Fälschung machen? Ich meine, bei der sind die Haare falsch, die Zähne falsch und die Titten falsch. Eine Fälschung von der Fälschung? Wer nervt am meisten? Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du weißt, gar nicht. Oh, ich gebe mich jetzt beschweren. Oh. Ich bin Werner. Mach mal einfach so. Das waren Schmerzen. Diese Tiere. Ja, das waren diese Mäuse, die kennt ja auch jeder, Mäuse und so Mäusespeck. Ja, das ist doch weich eigentlich. Ja, aber nicht, wenn es da oben aus der Studiodecke da runterfällt. Und das hatten wir natürlich nie geprobt. Und das war schon vertrocknet vielleicht ein bisschen? Nee, das war noch frisch. Aber wenn du das auf den Kopf kriegst, aus der Höhe, das ist schon... Vor allem, wenn man keine Haare auf dem Kopf hat. Genau, aber es sah sehr schön aus. Ralf, welche Frau, die du da schon ausprobiert, du hast ja viele Frauen schon ausprobiert. In der Sendung zum Talken. In der Sendung. Welche ist die beste Klatschtante? Kann man das so sagen? Nee, das kann man nicht sagen. Ich meine, das sage ich auch in der Sendung. Die gucken vielleicht alle. Nein, das kann man auch nicht sagen, weil wir leben ja auch von der Mischung. Ja, also, würde ich allerdings an deiner Stelle auch antworten. Das sind deine... Nein, aber das ist wirklich die Wahrheit. Aber ein andersrum gefragt. Wer war bisher die verschwiegenste? Die verschwiegenste? Ja, die gar nichts gesagt hat? Ja, die am wenigsten zu Wort gekommen ist. Ich sag's dir gleich, aber sag du. Ich glaube, Lucy Diakovska. Ich habe vor ein paar Monaten eure Sendung gesehen und da war die von mir sehr, sehr verehrte Gitte Henning da. Naja, das war ist ein Sprachproblem bei Gitte. Ach so. Und das war eigentlich, glaube ich, ein großer, ich mag Gitte sehr, aber das war ein großer, glaube ich, Wunsch von unserem Redakteur Georg Oecker, also dem Schauspieler und der bei uns ja auch in der Redaktion mitarbeitet. einen Wunsch, das Gitte noch mal da zu haben und darum. Was ich super fand, dass sie hinterher dann gesungen hat. Und sie hat die neue Version von Ich will alles gesungen. Ja, das heißt, na, ja die neue, es ist die... so eine Jazz-Version. Ja, genau, das ist die Live-Version. Ja. Diese auf ihrer neuen Live-CD, ja. Auf dieser Jazz-CD, ja. Die sehr schön ist. Und das hatte ich mir dann gewünscht, weil ich habe gesagt, wenn, dann möchte ich dieses Lied hören und das Gitte zum Schluss singt, war ganz klar. Ja. Ihr teilt in dieser Sendung ja bisweilen heftig aus. Heftig aus. Gab es schon mal Gegenreaktionen, Rückreaktionen von Prominenten, die ihr durch den Kakao gezogen habt? Es gab, also ich muss ehrlich sagen, wenig, weil wir bei Blond am Freitag, wir überlegen uns ja keine Geschichten oder erzählen irgendwas, was nicht stimmt. Ja, aber es ist manchmal gestern zum Beispiel, manchmal fast schon, wo ich denke, wow, die könnten... Da könnte sogar juristisch irgendwas kommen, dass die Leute wegen übler Nachrede oder Beleidigung sich auf den... Ja, wir beziehen uns ja mit unseren Geschichten, die wir hören, auf die ganze Yellow Press. Also wir nehmen ja sehr gerne die Geschichten aus der Bild-Zeitung, weil die Bild ja einfach herrliche Vorlagen oder manchmal eben sehr gemeine Vorlagen gibt. Und aus der Yellow Press, was wir jetzt erstmal annehmen, dass das stimmt. Und das wird dann in der Sendung eben bekakelt. Also, die Themen sind ja von den prominenten Kollegen vorgegeben. Also es sind ja meistens prominente Kollegen, die in die Öffentlichkeit drängen, also auch sprich bei irgendwelchen Redaktionen anrufen und sagen, hör mal, ich bin überhaupt jetzt mit dem Herzinfarkt im Krankenhaus, wie damals bei Lauterbach, komm doch mal mit den Kameras vorbei. Aber wenn du auf irgendwelchen Partys bist oder prominenten Bällen, wirst du nicht angesprochen, wirklich jetzt ernsthaft, dass die Leute sagen, wie können Sie denn so wie können Sie zulassen, dass so über mich da geredet wird? Gab es das schon mal? In dem Sinne nicht. Erstmal gehe ich ganz selten auf diese prominenten Bälle, weil entweder gehe ich auf Charity, also wenn es mit AIDS zu tun hat, ansonsten gehe ich selten dahin, weil es mich auch nicht mehr interessiert. Mhm. Aber es gibt Fälle, wo Kollegen dann sagen, Mensch, musste das sein. Aber ich meine, wir haben ja auch Redefreiheit. Also wenn meine Frauen der Meinung sind, dass jemand das und das nicht machen darf oder nicht machen soll oder da irgendwie doof reagiert hat, dann muss man sich das leider auch eventuell immer sagen lassen. Sind diese Gespräche, die ihr da führt, sind die eigentlich spontan? Ja. Glaube ich nicht. Also wir sind die einzige Sendung, sage ich immer gerne, im deutschen Fernsehen, wo Frauen 45 Minuten ungeskriptet reden dürfen. Aber die Frauen haben vorher die Themen, die wissen die Themen. Ja. Weil also die manche Themen geben, die sehr nett sind, die sehr gut sind, dann merkt man schon, dass sie sich ein bisschen vorbereitet haben. Ja, also die Themen, wir haben die Sendung wird ja freitags abends gemacht und freitags nachts, manchmal sind wir live, manchmal nicht. Die Themen kommen Mittwochabend, stehen die fest, dann bekommen die Frauen die Themen und dann können die sich das anlesen, also die meisten sind aber auch sehr pfiffig, was das betrifft und kennen auch diese ganzen Geschichten und lesen auch alles durch, bunte Gala-Zeitungen. Und dann geht es Freitag in die Sendung. Und ich weiß natürlich nicht, was die sagen. Viele überlegen sich was und dann dazu, also viele Kolleginnen sind sehr gut vorbereitet und manche gehen so da rein. Ich habe gerade gesagt. Und das ist das Interessante an der Sache. Ja. Ich habe gerade gesagt, du bist für mich so der Klatschpapst in Deutschland. Kannst du so gut einstecken, wie du oder wie ihr auch austeilt, wenn es um deine Person geht? Ja. Ich habe in meinem Leben so viel eingesteckt, das kann ich gar nicht mehr alles austeilen. Also ich kann, also zumindest das, man sollte, und das ist eben sehr wichtig, auch bei meinen Gästen, die müssen alle über sich selber lachen können, die müssen selber solche Sachen einstecken können. Gibt es eine Grenze des Klatsches, wo du sagst, da kann man nicht mehr drüber klatschen? Ja, das gibt es. Also wir haben schon moralische Grenzen. Also das ist, wenn es aus dieser ganzen Unterhaltung rausgeht, wenn wir über Politik reden, sind es über die gefärbten oder die vielleicht gefärbten Haare von Herrn Schröder, aber niemals über sein Privatleben. Oder Herr Teufel? Oder Herr Teufel. Ging es natürlich um die ganze Saufer-Arie, das haben wir auch gemacht, klar. Ich höre gerade, wir haben einen Anrufer. Der Anrufer heißt Michael und ist 40 Jahre alt. Hallo Michael. Ja, hi. Ja, grüße dich. Deine Frage an den Ralf. Ja, erstmal grüß Gott an euch beiden. Ja. Grüß Gott. Schön, dass ich mal mit euch beiden telefonieren kann. Die Lieblingsmoderatoren. Schön. Ach, das ist schön. Hören wir gerne. Ja, das hören wir gerne. Und ja, noch zusammen in einer Sendung. Blond am Freitag. Und mein Freund und ich, wir sind ja bombastische Blond am Freitag-Fans. Dankeschön. Und haben uns auch sehr eigentlich auf die 100. Sendung gefreut, die Geburtstagssendung. Übrigens herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, Ralf. Danke. Wir hatten aber schon bei der Vorankündigung eine Woche vorher schon so den leichten Verdacht, wenn das mal nicht nach hinten losgeht. Denn ihr hattet ja vier Männer, also das erste Mal. Genau. Ja. Und es ist ja eigentlich zu schön, wenn Frauen richtig gut ablästern. Und das können die oder deine Frauen ja eigentlich ziemlich gut. Ja. Jetzt meine Frage, also die 100. Sendung war für uns eher mehr so ein Gruselfaktor. Wie ging es dir eigentlich, Ralf? Warst du begeistert von deiner 100. Sendung? Ja, ich fand die sehr schön und ich fand auch, dass die vier Kollegen, die da saßen, das wirklich wunderbar gemacht haben und mich hat das also wirklich teilweise gewundert, wie gut die vorbereitet waren und wie gut die das eigentlich mitgehalten haben. Dass das was ganz anderes wurde, das war uns natürlich klar und das ist ja auch... was Einzigartiges geblieben. Das heißt nicht, dass wir das nie wieder machen. Aber ich glaube, dass Männer nicht so böse klatschen können. Und wollen natürlich, wie Frauen. Oder? Das glaube ich nicht. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, als wenn, das war irgendwie so eine Art, weißt du, wenn so jetzt Hella Malus, lästert oder Barbara Schöneberger und so, das kommt irgendwie so von Herzen. Es ist sehr böse, sehr sarkastisch. Aber es trifft genau den Punkt. Bei den Herren hatte ich so eher den Eindruck, das war eher mehr so seine Eigendarstellung. Also die wollten eher so ihr Kabarettprogramm vorführen und haben, glaube ich, den Sinn der Sendung auch nicht wirklich verstanden. Ich schließe daraus, Michael, dass du gerne bei dem alten Konzept bleibst, dass da Frauen sitzen. Ja, und ich finde, es passt besser. Natürlich kann ich auch sagen, so als Männer könnte ich mir zum Beispiel auch Dirk Bach, Thomas Hermanns oder sonstige Leute vorstellen. Ja. Aber ich denke mal, das Lästern, das muss man, und ich glaube, das zeichnet ja die Sendung eigentlich auch aus, Blond am Freitag, dass es wirklich ums Lästern geht. Und ich denke mal, oder auch um Anspielungen für bestimmte Themen, ich denke mal, dass die Frauen das wesentlich besser auf die Frauen Also, Michael, ich beruhige dich. Das war ein einmaliger Ausflug bei ihm in die Männerwelt. Er bleibt bei den Frauen. Ich auch. Also es ist in der Tat ein Unterschied. Das ist richtig, aber nicht umsonst machen wir es ja auch mit Frauen. Das ist ja klar. So, ne? Dann bedanke ich mich Michael, danke. Michael. Tschüss, Michael. Okay, ciao. Jo. Tschüss. So ihr Lieben, wenn ihr auch hier anrufen wollt und euch unterhalten wollt mit uns, natürlich im Besonderen mit Ralf und dem Ralf Fragen stellen wollt oder ihm irgendetwas sagen wollt oder mit ihm klatschen wollt, ne? Das ist natürlich auch sehr gerne. Dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Jetzt höre ich da hinten etwas rascheln. Ja, die ganze Zeit schon. Ich glaube, ne? Da ist ein Gremlin. Wir kriegen Besuch. Ja, guck mal da. Ja, da ist, guck mal, da kommt sie da rum. Ja. Wer kommt denn da? Guck mal hier. Ja, wer ist denn da? Komm her. Wer ist das? Guck mal, das ist Twiggy. Das ist weißes Twiggy? Das ist Twiggy. Nein. Twiggy ist ein Mops, beziehungsweise eigentlich ein Gremlin, aber die beißen nicht. Also Twiggy ist ein Mädchen. Twiggy ist ein Mädchen, ein altes Mädchen? Nee, die ist jetzt 3, also etwas älter als 3. Und hat eine schicke Halskette rum. Ja, die hat, mein Freund arbeitet ja beim Juwelier hier in Köln und die haben wir von einem befreundeten Juwelier aus Aachen geschenkt bekommen. Darf ich sie mal anfassen? Die Kette? Du willst in die Kette klauen, sei ehrlich. Darf ich sie über den Kopf streichen? Ja, natürlich. Und sie schnappt nicht an mir? Nein. Ach Gottchen, ja. Die freut sich. Sie ist ja wirklich sehr klein. Warum hast du dir überhaupt einen Hund gekauft? Also, erstmal haben wir auf Ibiza einen Hund, ein Haus gehabt, also gemietet immer, und da waren große Hunde, und dann haben wir das jetzt nicht mehr, da gingen uns die Hunde so ab, und dann brauchen wir einen Reisehund. Also deshalb auch so ein kleiner Hund. Sprich, ja genau, und die bringe ich mit in die Kabine und in der Tasche, so über der Schulter. Und ich dachte nämlich irgendwie, du bist ein Hühne von Mann, ein Karl, und dann so ein kleiner Hund, irgendwie passt eher ein Schäferhund zu dir, oder? Ja, aber den kriege ich halt nicht geschultert. Und der muss unten in den Container, in ein Flugzeug, und das... Oder ist das so ein bisschen Prestige, auch so wie Mooshammer, dass man so einen kleinen schicken Hund weiß? Ja, also ich setze mir dann manchmal die Perücke auf, also dann nehme ich Twiggy und setze mir die auf den Kopf und dann mache ich eine Mooshammer-Parodie. Twiggy guckt mich doch böse an. Nein. Hast du so schlechte Erfahrungen mit Hunden? Nein, ich mag Hunde ja sehr gerne, aber ich habe Respekt vor Hunden. Aber ja, das ist auch richtig, soll man ja auch. Sie sieht ja ein bisschen so eine kleine Leberwurst aus. Aber Twiggy ist ja... Aber eine nette Tür. Sag mal, sie sieht ein bisschen auch so aus, als wäre sie verwöhnt, bekäme Pralinen und dürfte im Bett schlafen. Also Pralinen kriegt sie nicht, aber im Bett schläft sie natürlich. Das ist sie stubenrein? Ja, natürlich. Ja. Aber wenn sie im Bett schläft, dann entschuldige die sehr indiskrete Frage, ein Hund pupst doch schon mal. Ja, das, ich meine, das tun wir auch, wenn wir im Bett liegen. Also das ist dann nicht so ein großer Unterschied. Nein, das ist nicht so schlimm. So. Außerdem macht sie das normalerweise nicht. Ja, dann freue ich mich sehr, Twiggy, lieber Twiggy, dich kennengelernt zu haben. Ja, jetzt tun wir dich wieder ins Körbchen, damit ich nicht verspannt hier sitze. Guck mal, der Jürgen traut sich gar nicht, sich zu bewegen. Aber sie ist wirklich sehr brav. Ja, das ist die ist wirklich, also ich nehme sie normalerweise auch nicht mit ins Studio, aber... So, dann geh mal rüber. Ja, sie will auch weg. Ja, mit Fressen kriegt man die immer, das ist ein Mops, sprichwörtlich. Ich möchte gerne jetzt sehr weit zurückgehen in deine Vergangenheit, Jugend, Kindheit. Dein Vater war Alkoholiker. Mein Vater ist Alkoholiker. Alkoholiker genau, ist man ja sein Leben lang und mein Vater ist allerdings seit 30 Jahren trocken, also seit über 30 Jahren. Wie hast du diese Zeit damals, wie alt warst du, als dein Vater? Also die Hochzeit, als er richtig schlimm getrunken hat, da war ich so 12, 11, 12, 13, 14 und ich glaube, dann ungefähr war er dann trocken, also da hat er eine Erziehungskur gemacht. Es waren mehrere Jahre. Es war, ist viel dummerweise in meiner Pubertät. Also das war zwei Sachen, die wirklich doof zusammen waren. Also das war nicht sehr schön. Was hat er getrunken? Alles, also vornehmlich Weinbrand und das wird ja dann immer stärker. Also die Mischungen werden dann immer stärker. Also von Bier bis... Wie hat dieser Alkoholismus des Vaters, wie hat sich das auf euer Familienleben ausgewirkt? Das Familienleben gab es dann nicht mehr. Also ich bin ja Einzelkind meiner beiden Eltern. Wir haben allerdings eine sehr große Verwandtschaft, aber da wird man natürlich dann auch ein bisschen ausgegrenzt. Dann kam von der Familie dann eher, dass meine Mutter meinen Vater nicht im Griff hat. Und das sind diese ganz normalen, im Alkoholismus, also in der Krankheit, die ganz normalen Sachen, die dann passieren. Familienleben leidet natürlich dann auch die Beziehung meiner Eltern untereinander, die Beziehung zu meinen Eltern, zu meiner Mutter und zu meinem Vater, die waren dann völlig zusammengebrochen. Also Familienleben hatten wir eigentlich nicht mehr. Also könnte man schon sagen, dass das eine sehr schwere Zeit für dich war? Ja, das war eine schwere Zeit. Ja. Wann hat er angefangen zu akzeptieren, das ist ja das große Problem bei Alkoholikern, dass er Alkoholiker ist? Also das ging bei meinem Vater zum Glück relativ schnell. Also der hat sich schon ziemlich runtergesoffen, also meine Mutter musste arbeiten gehen, sonst hätten die das Haus nicht halten können und diese ganzen Sachen. Und der ist dann relativ schnell zur AA, also zu den anonymen Alkoholikern gekommen. Meine Mutter ist, glaube ich, zuerst in die Gruppe, dann ist mein Vater, aber mein Vater hat damals noch diese klassische sechs Monate Entziehungskur gemacht in Grafenberg in Düsseldorf. Und das war eigentlich ganz gut. Das war für uns, für meine Mutter und mich natürlich furchtbar. Gab es jetzt aber, wo du dachtest, jetzt bricht die Familie auseinander? Wir schaffen die Familie war auseinander. Die war auseinander, aber ihr wohnte schon noch zusammen? Ja, wir wohnten zusammen. Ich konnte ja nicht ausziehen, aber wenn ich älter gewesen wäre, wäre ich bestimmt ausgezogen. Wenn mein Vater das auch nicht geschafft hätte, hätte meine Mutter sich natürlich irgendwann scheiden lassen. Also dann wäre diese ganze Familie auseinander. Ich glaube, wenn man das als Kind mitbekommen hat, prägt einen das sehr. Das prägt einen, glaube ich, das ganze Leben. Ja, zum Glück haben wir das alle so gut überstanden. Wie hat es denn dein Verhältnis zu deinem Vater beeinflusst und verändert? Also dadurch, dass der ja in die Gruppe gegangen ist und dann sich also um 360 Grad gedreht hat, also meine Eltern beide. Und als mein Vater dann eben nüchtern blieb und meiner Mutter ging es auch immer besser, war ich so immer derjenige, der so ein bisschen zurückblieb und dann auch gesagt hat, was ist das denn jetzt? Jetzt geht's den beiden, geht's gut und mir geht's schlecht. Kann ja nicht sein. Und dann hat meine Mutter gesagt, du kannst auch in die Gruppe zur Ellertin nach Essen. Ich bin ja geboren in Mühl am Ruhr. Und dann bin ich nach Essen gefahren und bin da in die Gruppe, also jede Woche. Und das hat mir sehr, sehr, sehr, sehr, sehr geholfen. Das glaube ich. Das empfehle ich. Aber auch, weil meine Eltern so ein Vorbild waren, weil denen es einfach besser ging, weil die sich so geändert haben. Also das heißt letztendlich, dass sich die Familie hinterher zusammengeschweißt hat und dass ihr alle davon profitiert habt. Ja, sehr. War das eine Zeit, wo du schon gemerkt hast, irgendwas läuft bei mir anders? Ich bin schwul oder bisexuell? Ich bin ja schwul, also vom Kopf her schon eigentlich immer. Und ich hatte ja eine relativ lange bisexuelle Phase, aber im Kopf war ich ja immer schwul. Also es war nicht in welchem so. Alter hast du es deinen Eltern gesagt, hier, ich stehe auch auf Kerle? Das war, glaube ich, mit 18 oder mit 17, da hatte ich meinen ersten festen Freund. Und wie haben die darauf reagiert? Also mein Vater dann besser als meine Mutter, also mein Vater konnte da besser mit umgehen. Und aber das war... Kann das sein, dass das irgendwie sowas ist, dass so zwei Leute, die an die Außenseite sind, er als Alkoholiker, du in der Zeit noch mehr als heute als Schwuler, dass es da so eine Verbindung gab zwischen euch beiden? Nee, eigentlich, ich glaube, das war es nicht, nee. Also mein Vater war durch die ganze Arbeit, also durch seine ganze Arbeit, die er an sich vollbracht hatte dann ja schon, das war relativ am Anfang, so lange war er da ja auch noch nicht trocken, aber dadurch konnte der vielleicht besser damit umgehen. Meine Mutter hat sich dann eher die Vorwürfe, ich habe alles falsch gemacht in der Erziehung. Es war ja damals noch nicht abzusehen, dass du Schauspieler wirst, dass du Künstler wirst, Moderator wirst. Ich wollte das, aber das stimmt, ich wusste das natürlich. Du hast eine Ausbildung angefangen als Erzieher. Ja. Und da gab es wegen deiner Homosexualität einen üblen Zwischenfall. Ja, ich wurde dann von den Zensuren her so gedrückt, dass ich dann, also das Lehrerkollegium, ich habe das dann auch nur erfahren, weil mein Deutschlehrer, weil ich war in Deutsch, war ich meistens sehr gut, und mein Deutschlehrer hatte irgendwann gesagt, ich kriege im Lehrerkollegium, was ist da los, ganz schwierig, was können Sie sich vorstellen, was da passiert, ich habe es ganz Schwierigkeiten, Ihnen eine 2 zu geben. Ach. Und mehr oder weniger vorgewarnt. Aber wir müssen erklären, zu dieser Zeit hast du noch nicht offen schwul gelebt. Das war eine Vermutung. Es war damals, das ist ja nun auch schon lange her, aber ich war, was Mode betrifft, ich war immer sehr extrovertiert. Also ich habe mir das auch nicht nehmen lassen, also ob ich nun auf einer sozialpädagogischen Schule bin oder nicht. Die haben oft zu mir gesagt, ich soll meine Kleidung ein bisschen anpassen. Aber du musstest dann von der Schule gehen, weil man eben dachte, dass du schwul. Nein, die haben natürlich nicht gesagt, ich bin homosexuell, deswegen müssen sie gehen. Sie haben sowas gesagt, wie sowas wie sie können wir nicht auf die Kinder loslassen, aber ihre Zensuren lassen es auch nicht zu. So, also es waren dann... Ist ja auch ein sehr übles Erlebnis, was man... Ja, das stimmt. Ja, das ist wahr. Ja. Das ist wahr. Ich habe dann allerdings mich dadurch vermehrt um meine Selbstständigkeit gekümmert. Ja, also schwul sein und Vater sein schließt sich einander ja nicht aus. Du bist ja auch stolzer Vater einer mittlerweile stolzen erwachsenen Tochter. Ja. War das damals so ein Ausrutscher? Du verzeihst den Ausdruck. Oder warst du auch verliebt in die Frau? Also ich war auch verliebt, also wir waren ja auch zusammen nur zu dem Zeitpunkt, wir wohnten in einem Haus, wir hatten ein Haus besetzt in der Südstadt hier in Köln, ich war ja damals auch in der Hausbesetzerszene und wir haben das instand besetzt und dadurch lernte ich die Mutter meiner Tochter kennen und so war das, also ein Ausrutscher kann man nicht sagen. Also mit viel Gefühl, war viel Gefühl also, dabei. Ja. Anja begrüße ich jetzt ganz herzlich und Anja ist 42 Jahre alt. Hallo Anja. Ja, hallo. Grüße dich. Ja, ich grüße euch auch. Deine Frage. Ja, also ich möchte gerne wissen, angenommen du könntest selber Kinder kriegen, Ralf, würdest so? Du dann... also austragen? Austragen, genau. Ja. Würdest du dann schwanger werden? Wollen. Das kann ich nicht beantworten. Ich möchte kein Kind mehr, dazu bin ich zu alt jetzt, weil ich finde, alte Eltern, ich möchte das nicht. Ich möchte nie schwanger werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt, also, nö. Nee. Auch wenn du jünger wärst? Vielleicht früher, wenn ich jünger gewesen wäre. Also jetzt zu dem Zeitpunkt, ich möchte keine Kinder mehr zeugen, aber ich möchte auch selber keine mehr austragen. Ja, okay. Gut, danke für die nette Frage. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Über was man sich so Gedanken machen muss. Ja, nein, das finde ich auch in Ordnung. Das hat man sich auch Gedanken darüber gemacht. So, jetzt haben wir Olaf hier. Und Olaf ist 24. Hallo, Olaf. Ja, hallo. Also erstmal freue ich mich, dass ich durchgekommen bin. Endlich mal. Ja. Endlich ein Berliner. Ja, ein Berliner. Ja, hört man das? Ja, das hört man. Ja. Oh, das hört. Ich lebe nämlich gerne in Berlin. Also, und meine Frage ist, also, naja, ich glaube, deine Frage ist mehr so, also ich bin, zurzeit bin ich noch bisexuell, aber ich möchte bald komplett auf die Schwulenschiene und... Ja, es wird Zeit mit 24. Auch, wie bitte? Es wird auch Zeit mit 24. Ja, naja, ich musste erstmal genau wissen, wo ich hingehöre und ein bisschen testen überall, ob mit Männern gefällt mir mittlerweile nur doch besser. Ja. Aber ich muss mich auch irgendwann mal richtig outen und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor, auch wegen meinen Eltern. Da wollte ich fragen, ob das bei dir oder wenn du sagen darfst, bei ihnen, ob das da ähnlich war, ob sie da Probleme mit hatten, ob das ihnen leicht von der Schulter hängt, von der Hand ging. Also wir sprechen von zwei ganz verschiedenen Zeiten. Einmal, wir haben jetzt 2004 und damals, als ich mich geoutet hatte, hatten wir, es war irgendwie in den 70er Jahren, dann Ich kann, das kann man, es gibt ja grundsätzlich, das kann man ja nicht verallgemeinern, aber ich kann dir nur einen Tipp geben, es ist, lebe deine Sexualität aus, benenne sie nicht, versuche dich nicht in eine Schublade drängen zu lassen, weder in eine heterosexuelle, noch in eine bisexuelle, noch in eine homosexuelle, versuche deine Sexualität so auszuleben, wie sie dir Spaß macht und dann kannst du ihr später immer noch mal einen Namen geben, aber versuch, dass du glücklich wirst und wenn du deinen Eltern irgendwas erzählst, möchtest, dann sag ihnen das. Offenheit ist immer gut und wenn es im Moment vielleicht auch weh tut, aber es ist wichtig für dich und wenn du Angst hast, deinen Eltern das zu sagen, dann musst du, ja, du setzt vielleicht deine gute Beziehung zu deinen Eltern aufs Spiel. Ja, ich denke, Olaf, mit 24 kann man das schon den Eltern auch zumuten. Ja? Tschüss! So, Ralf. Ja. Ich möchte jetzt gerne einen Mann testen, der sich in der Society bei der Prominenz gut auskennt. Und das bin ich, dieser Mann. ich möchte dich jetzt testen, ob du prominente Menschen, sehr prominente Menschen, nur an einem kleinen Körperteil erkennen kannst. Oh. Ne? Naja, da bin ich sehr gespannt. Ja, so viel Prominente hatte ich nicht im Bett. Wenn es um den kleinen Körperteil geht. Nein, es geht um einen Mund, um die Münder. Welcher Prominente gehört zu diesem Mund? Welcher Prominente gehört zu diesem Mund? Carsten Speck? Sensationell. Ach, ja. Siehste? Carsten Speck. Ja. Hätte ich nicht erkannt. Das ist ja die Zähne. Man sieht dann, dass du wirklich ein Fachmann bist. Ja, es sind die Zähne und das Kinn. Wie findest du, dass er, obwohl er verurteilt ist wegen Betruges, noch schauspielert? Und das noch hier in Köln. Und das hier noch in Köln. Aber das ist ja, da spielen ja auch schon andere Knackis. Nein, ich finde, es ist natürlich wichtig, diese Art von Resozialisierung finde ich natürlich wichtig. Also die Auflösung nochmal, ne? Ja, ich hatte recht. Ich finde das wichtig, dass er weiterspielt. Ich bin in den Fall jetzt nicht so involviert, dass ich sagen kann, das ist richtig, das ist nicht richtig. Also er hatte eine ganze Menge auf dem Kapholz und hat das ja auch noch zugegeben. Und ich bin darüber auch fassungslos, muss ich sagen, dass er das gemacht hat. Er hätte es gar nicht nötig gehabt. Er hatte nur wirklich eine große Karriere, anschließend an seine DDR-Karriere hier im Verein in Deutschland. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Also er ist einer der wenigen, der diesen Sprung geschafft hat. Ja. Das stimmt. Und da ist, es ist natürlich bitter, klar. Aber ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich weiß, ich bin in dem Fall nicht so weiter. Es geht weiter. Ja, bitte. Der nächste Mund. Gibt es schon wieder einen Mund? Ja. Oh Gott. Wer ist das denn? Ja. Es ist eine Frau. Es ist nicht George Bush, der Alte? Nein. Ach, Barbara Bush? Es ist eine Frau, oder? Ja, es ist eine Frau. Es ist eine Frau. Ja, es ist eine Frau. Eben. Es ist eine Frau. Es ist auch nicht alles Schwarze, oder? Wir wollen nicht so böse sein. Na, wieso böse? Nein. Es ist eine weltberühmte Frau. Eine weltberühmte Frau. Eine Künstlerin? Nein. Also eine Politikerin? Nein. Auch nicht? Nein. Ich weiß es nicht. Soll ich die Auflösung herausfinden? Ja, bitte, so, bevor wir hier noch, ich meine, ich will gerne noch länger hier sitzen, aber ich glaube, das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, du kennst sie sehr gut. Persönlich? Das ist sie. Ach, das ist sie. Camilla Parker-Bowles. Ja. Nein, die kenne ich persönlich in der Tat nicht. Es ist auch wirklich kein schönes Bild von... Ja, aber sie ist halt so, wie sie ist. Ja, eben. So. Ja. Und dann, nein, sie war eine sehr tapfere Frau, eine sehr muss man tapfere. Ja sagen. Ja, würdest du, wenn du sie wärst, Prinz Charles heiraten? Ja, aber die ist seit wie vielen Jahren mit dem Mann zusammen? Über 20 Jahre. Also ich meine, dann sollten die doch auch heiraten, wenn diese Verbindung so hält... Jetzt verschlägt es ihm die Sprache. Das ist ein sehr schöner Mund. Ja, das ist ein sehr schön geschminkter Mund. Also handelt es sich wahrscheinlich um einen schwulen Sänger. Also ist es ein Mann? Das ja, ist ja. Wenn die Bartstoppel nicht da wäre, könnte man es für eine Frau halten. Es ist... Naja, mit dem Kinn und mit der Nase hier oben, also mit diesen Ansätzen, es wäre eine sehr grobe Frau. Also er ist nicht schwul. Sagt er. Also er sagt es zumindest nicht, sagen wir mal so. Es ist kein Künstler? Es ist kein Künstler? Es ist ein sehr prominenter Mann. Ein sehr toll, eine Deutsche? Ein Deutscher, ja. Er ist der Schwarm aller Frauen. Und auch einiger Männer. Er spielt Fußball. Ach, ist es Michael Ballack? Ja, es ist Michael Ballack. Also, ein... Wir haben getan, dieselben Ringe, ja. Also er hat auch diesen Cartier-Ring. Ja. Also ein Treffer, ja. Immerhin Carsten Speck hätte ich... Naja, Michael Ballack habe ich ja auch noch gesagt, bevor du es gesagt hast, ja, oder nicht? Ja, ich habe dir ein bisschen geholfen. Ja, du hast mich ein bisschen, das mit dem Fußball. Aber schon ein sehr erotischer, ja. Mann, muss man sagen. Ja, das stimmt, ja. Ist überhaupt ein sehr, auch ein sehr netter Mann. Wobei das Foto jetzt nicht mehr so neu ist. Ne? Mag sein, ja, ja. Aber es ist, ja... Lass uns über deine Karriere sprechen. Du bist, bitte. Du sagtest gerade ja schon, dass du im Ruhrgebiet aufgewachsen bist, ja. Und bist dann in jungen Jahren, so mit 20 ungefähr, nach Köln gegangen. Ja, ich bin vorher schon nach Köln gegangen. Ich habe meinen ersten Freund kennengelernt hier in Köln, ja. Da war ich 18 gerade. Und dann bin ich aber wieder zurück nach Mülheim und habe dann noch eine zweite Lehre gemacht, weil mein Vater dann irgendwann gesagt hat, so jetzt ist Schluss, jetzt musst du mal irgendwas tun. Und dann habe ich noch eine Lehre gemacht in Mülheim und dann bin ich während der Lehre, dann hatten wir 78 diesen Plattenvertrag mit der EMI Elektrola. Gina X. Das heißt, du warst auch mal Popstar. Ich war mal Popstar. Aber früher, ja. Du bist ja in Köln in Kontakt gekommen mit Walter Bockmeier. Ja. Kultregisseur. Ja. Ne, der aus der Schule. Mit dem Kult immer so ein bisschen. Na gut, also, weil heutzutage ist immer irgendwie ganz schnell alles Kult, was man nicht irgendwo einordnen kann. Okay. Aber das ist er in der Tat, also für die Sachen, die er gemacht hat, ja. Du hast zunächst bei ihm gekellnert in der Filmdose, das war damals so ein legendäres Lokal. Und dann. Ich weiß es gar nicht, ob ich zuerst gegangen, aber ich habe ja lange da gekellnert. Auf jeden Fall, lass mich sagen. Ja, bitte. Du hast doch Theater gespielt. Ja. Du hast doch Theater gespielt, das, was ich vorhin am Anfang gesagt habe, Sissi. Ja, wir haben angefangen mit Geier. Stopp. Das war das Erste. Und wir haben etwas ausgegraben. Wir haben ein Stück, ein kleines Stückchen von Geier war die ausgegraben. Und das gucken wir uns mal eben an. Bitte. Nein, lasst mich. Ich will nicht selig sein. Ich will meinen Josef. Weg mit euch. Das war wunderbar. Mit Dirk Bach, Sammy Ofken. Ja, ein Riesenerfolg. Das ist ungefähr auf den Tag oder auf den Monat genau jetzt 20 Jahre her. Das war wirklich ein Riesenerfolg und ihr habt das 100.000 Mal gespielt und viel Erfolge damit. Stimmt. In der Zweitbesetzung übrigens damals Veronika Ferres für Sammy Ofken auf der Tournee. Ah ja. Ja. So, Dieter, 33 Jahre. Hallo Dieter. Ja, hallo. Hallo. Deine Frage. Hallo Domian. Namen Dieter. Deine Frage. Hallo. Ich würde jetzt gerne etwas Ernsteres sagen. Wir haben ja seit gerade einer halben Stunde den Toten Sonntag. Mhm. Und da habe ich mich jetzt auch mal gefragt, Ralf, machst du dir auch mal so Gedanken über den Tod? Ja, mache ich. Ja. Was genau möchtest du da hören? Also, das interessiert mich einfach. Du machst mir auch sehr viel Comedy und du hattest ja eben auch gesagt, du hast auch keine Angst vor dem Alter. Ja, nee, aber vor dem Älterwerden habe ich eigentlich keine Angst. Also ich habe außer natürlich dieses Gesundheitsproblem, was man im Alter eventuell kriegt. Ich werde ja jetzt auch bald 50 und da macht man sich dann auch schon öfter mal Gedanken über den Tod. Ja. Hast du Vorstellungen? Denkst du darüber nach, wie du und wo du beerdigt sein möchtest? Jein. Also erstmal geht es bei mir los, dass ich also relativ lange natürlich gesund bleiben möchte und ich würde eben gerne in der Familie sterben. Meine Oma ist bei uns zu Hause gestorben und das habe ich eben erlebt und mein Großonkel ist bei uns zu Hause gestorben und das ist einfach sehr schön und ich habe andere Freunde im Krankenhaus an Schläuchen sterben sehen, was einfach menschenunwürdig ist, was grauenvoll ist. Das möchte ich gerne, dass mir das erspart bleibt. Nur das können wir uns ja leider nicht aussuchen. Ja, das wünschen wir uns natürlich alle. Ja. Mhm. Ja, lieber Dieter, danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. Ich würde gerne doch mal auf die Karriere zurückkommen. Ja. Es gab dann eben einen großen Erfolg mit diesen Theaterstücken. Ja. Dann kam Kaffeeklatsch, die Vorläufersendung von der jetzigen Sendung. Ja, dann kam erstmal, das war Klatschmohn hier beim Klatschmohn, ja, so meinte ich, ja, ganz genau. Wer hatte die Idee? Der Andreas Lichter von der Pro GmbH und der Volker Nenzel von WDR sind Redakteur-Mitarbeiter hier bei euch. Produzent gewesen. Und die haben das produziert, mit der Pro GmbH, ja. Und haben mich dann gefragt, unter anderem, also damals gab es noch den David Wilms, wir sind da so gegeneinander angetreten. Und dann haben wir das hier im WDR produziert. Was viele Leute gar nicht wissen, sie kennen dich so als den schrillen Typ, dass du auch ernsthafte Sachen machst am Schauspielhaus und an der Oper hier in Köln. Ja, ich war, ich glaube, 8 Jahre im Ensemble hier am Schauspielhaus in Köln, ja. Unter Günter Krämer und Thorsten Fischer und habe dann auch viele Sachen an der Oper hier gemacht, ja, große Produktion. Jetzt ist dieser schon vorbei. Ja. Hast du noch eine Prognose? Was liegt so in der Luft als nächstes Klatschthema der nächsten Woche? Ich denke, jetzt kommt die Scheidung von Maya von Hohenzollern und Fairfried und Tatjana, die in den Prinzessinnenstand gehoben wird. Ich glaube, das steht uns jetzt erstmal bevor und dann werden wir mal sehen. Ich danke dir für den Besuch, wünsche dir wirklich alles Gute von Herzen. Alles Liebe. Danke, dir auch. So, ihr Lieben, das war's für heute Abend. Wir sehen uns in der nächsten Woche, in der Nacht wieder. Und nächste Woche Samstag ist mein prominenter Gast Oliver Pocher. Schönes Wochenende, bis nächste Woche und tschüss. Das war 1 Live Domian vom letzten Samstag. Domian Live gibt's wieder morgen Nacht um 1 Uhr.